That's probably going to be a lot. Like the tempo's changing. Hold on, it's been a while. That's cool. I'm gonna probably be pretty sloppy tonight. Trying to adjust to a new tuning. Oh, really? A new tuning, huh? Thank you. Things are so low. Das Abschmieren. Das sind jedes Mal dieselben Orte. Ich sehe sie deutlich, als wäre ich schon oft da gewesen. Und jedes Mal packt mich die Angst. Aber es ist merkwürdig.